Упражнение 31, страница 53. Übersetzen Sie? Nein, ich übersetze nicht. Arbeitet Peter hier? Nein, er arbeitet nicht hier. Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen nicht Deutsch. Schreibt Lena? Nein, sie schreibt nicht. Studiert sie? Nein, sie studiert nicht. Lernen ihre Kinder? Nein, sie lernen nicht.